Träumst du auch von einem perfekt organisierten und aufgeräumten Zuhause? Dann sage ich herzlich willkommen zum Aufräum-Podcast. Episode Intensivputzen einmal aber richtig. Im letzten Podcast habe ich ja jeden Tag ein bisschen geputzt und habe gemerkt, dass das gar nicht das Richtige für mich ist, dass ich da sehr unter Druck bin irgendwie jeden Tag. Und darum habe ich beschlossen, dass ich nicht mehr täglich putze, sondern nur noch einmal die Woche und dafür mir aber ein großes Zeitfenster nehme und richtig intensiv putze. Aber natürlich nach wie vor täglich meine Routine Putzgänge mache. Zum Beispiel im Bad die Badewanne einmal säubern, das Waschbecken putzen, den Esstisch abwischen. Natürlich solche kleinen Dinge mache ich täglich. Und das macht mir auch gar nichts aus, weil das sind Routinen geworden und da denke ich gar nicht mehr groß drüber nach. Also habe ich es getan. Ich habe jetzt 2 Wochen lang mir einen Tag rausgesucht und zwar der Dienstag, an dem ich Power geputzt habe. Ich habe mir vorgenommen, 2 Stunden die ganze Wohnung zu putzen. Was hätte ich gemacht, wenn ein Dienstag nicht geklappt hätte? Ich hätte mir den Mittwoch vorgenommen und darum habe ich mir am Dienstag schon 2 Stunden im Kalender geblockt und am Mittwoch gleich auch, falls der Dienstag nicht geklappt hätte, hat aber geklappt. Was waren denn die Vorteile dran? Ich musste nur einmal mein Putzoutfit anziehen, das heißt, ich ziehe mir einfach Sachen an, die sich zum Putzen eignen, weil wenn man was Schickes anhat, putzt sich's, finde ich, nicht so gut. Und auch die Sachen, Putzeimer, Putzmittel und alles herrichten, habe ich auch nur einmal gemacht und dadurch ja schon mal Zeit gespart. Der zweite Vorteil war, dass es realistischer für mich war, dass ich das wirklich schaffe, was ich mir vornehme. Weil wenn ich mir jeden Tag bestimmte Dinge vornehme, dann kann es passieren, dass ich die vergesse. Und genau, und diese 2 Stunden in der Woche, die schaffe ich auf jeden Fall, weil wenn ich es Dienstag nicht schaffe, habe ich ja noch den Mittwoch. Und wenn jetzt der Mittwoch auch nicht geklappt hätte, hätte ich es mir am Donnerstag eben noch geblockt. Und da das so ein dicker Block ist, vergesse ich es auch nicht. Und der dritte Vorteil ist für mich jetzt persönlich, dass ich diesen täglichen Druck nicht hatte, dass ich irgendwie was machen muss. Ja, wie bin ich denn da vorgegangen an diesem Dienstag? Da gibt es eine kleine Vorgeschichte dazu. Und zwar war meine Schwester zu Besuch am Bodensee, die lebt in Indien. Und die hat mir eben erzählt, dass sie eine Hausangestellte, eine Maid hat. Und die bezahlt sie dafür, dass sie quasi 6 Stunden am Tag bei ihr daheim aufräumt, putzt, Essen macht, Wäsche macht und so weiter. Und ich fand den Gedanken ganz schön, dass jemand kommt nur für den Haushalt. Also die Stunden sind sehr viel, aber ich finde den Gedanken schön, dass sich jemand so viele Stunden nur mit dem Haushalt beschäftigt. Und wenn ich da an mich denke, wenn ich eben irgendwie aufräumen, putzen will, werde ich ständig abgelenkt und dadurch kann ich auch das nie wirklich in Zeit fassen, was ich jetzt aufräume und putze, weil ich irgendwie dann ein Buch aufräumen will und dann denk, oh, da musst du noch mal kurz drin lesen und dann lese ich kurz drin und so bin ich da sehr inkonsequent, was die Zeit angeht, dass ich da dran bleib. Und darum habe ich gedacht, ach komm, mache ich es doch mal ähnlich. Ich spiele quasi gedanklich, dass ich meine eigene Haushaltshilfe bin und die darf nicht in einem Buch lesen. Und so habe ich das an dem Dienstag auch gemacht. Ich habe mir quasi das Putzoutfit angezogen und habe mir dann vorgestellt, das ist gar nicht meine Wohnung und ich putze hier bei jemand anderem. Und das hat eigentlich wunderbar für mich geklappt. Ich habe erstmal das Wohnzimmer aufgeräumt und geputzt, also so, dass wirklich nichts mehr rumliegt. Und dafür habe ich wirklich 25 Minuten gebraucht. War ich überrascht, wie lange das dann doch gedauert hat, ohne Ablenkung. Und dann habe ich eine kleine Kaffeepause gemacht. Dann habe ich das Esszimmer aufgeräumt. Das ging relativ schnell mit 5 Minuten. Und dann kam die Küche dran. Die hat auch 30 Minuten gedauert. War auch viel zu tun. aber hätte ich doch auch noch mal kürzer eingeschätzt. Und das Bad habe ich geputzt, also so richtig eigentlich. Toilette, Badewanne, Waschbecken, Wände, Spiegel geputzt. Und da habe ich nur 15 Minuten gebraucht. Da war ich dann ein bisschen überrascht, wie schnell das doch ging. Zum Abschluss habe ich dann noch die ganze Wohnung inklusive Sofa durchgesaugt und bin somit unter meine 2 Stunden gekommen und war damit eigentlich auch ganz glücklich, wie sauber und ordentlich alles war für so einen geringen Zeitaufwand. Bisschen doof war, dass ich dann Rückenschmerzen hatte im Lendenwirbelbereich. Erst habe ich gedacht, das sei so Muskelkater von der Putzanstrengung. Dann habe ich aber gemerkt, dass es doch ein bisschen schmerzt. Und von dem her muss ich, glaube ich, da noch mal ein bisschen konsequenter sein, was meine Haltung angeht. Ich habe ja schon mal hier vorgestellt, Fitness und Ordnung. Das habe ich eigentlich auch ganz gut eingehalten, gerade beim Staubsaugen immer wieder die Seiten gewechselt. Aber ich glaube, gerade wenn ich in der Küche bin und Sachen spüle, vergesse ich oft meine Haltung und falle dann ins Hohlkreuz. Also da muss ich zukünftig noch mal drauf schauen, weil sonst klappt mein Intensivputzplan so nicht. Ja, die Woche drauf sah es ganz ähnlich aus, von der Zeit her ungefähr wieder gleich. Und da habe ich mir noch als Extraaufgabe vorgenommen, den Kühlschrank zu reinigen, also Lebensmittel rausräumen, anschauen, was kann weg, was hoffentlich nie viel ist und was will ich die nächsten Tage verarbeiten, dann den ganzen Kühlschrank ausputzen und wieder einräumen. Genau, und sonst habe ich es eigentlich ganz ähnlich gemacht mit Saugen und hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Also ich denke, dass ich dabei bleiben werde. Einmal mit diesem Putzfrau-Spielchen, dass ich mir vorstelle, es sei nicht meine Wohnung. Und dann, dass ich mir einmal die Woche Intensivreinigung vornehme. Wieder mal will ich euch herzlich einladen, das auch auszuprobieren. Ich weiß nicht, wie ihr putzt, aber ich kann es euch nur raten, mal das Gedankenspiel durchzugehen. Ich stelle mich als meine eigene Putzfrau vor. Ich quatsch mit mir selber quasi, was will ich heute alles aufräumen, was ist das Ziel? Und dann natürlich aufzuräumen und mich dann auch zu belohnen. Natürlich bringt es nichts, mich selber zu bezahlen, aber ich kann mich natürlich mit was anderem belohnen, zum Beispiel, dass ich in einen Kaffee gehe und mir da was Leckeres gönnen oder ins Kino gehe oder irgendwas. Genau. Ja, zum Abschluss habe ich für euch noch einen Motivationstext. Ich habe ja schon mal einen aufgesprochen, meinen Motivationstext, den ich jeden Morgen dann gehört habe. Und ja, ich finde es immer wieder schön. Ich höre den auch jetzt noch ab und zu. Ich finde das sehr erfrischend und ich glaube, das kam auch sehr gut bei den anderen an. Und darum habe ich mir gedacht, ich schreibe euch nochmal einen Motivationstext und natürlich mir auch. Das ist jetzt ein Motivationstext zum Tagesbeginn. Der weitere kommen natürlich. Und genau, das ist jetzt mein perfekter Morgen. Wenn ich morgens aufwache, überlege ich mir, wie ich den Tag starten möchte. Denn so wie ich den Tag beginne, führt er sich meist fort. Als allererstes mache ich mich frisch und wenn ich schon im Bad bin, putze ich das Waschbecken und die Badewanne. Währenddessen lüfte ich die restliche Wohnung. Danach ziehe ich mir etwas Schönes an. Das Nachthemd lege ich fein säuberlich zusammen auf meinen Klamottenbank. Anschließend gehe ich in die Küche und mache mir ein gesundes Müsli zum Frühstück. Die Küche ist aufgeräumt, so dass ich mich schon am Morgen an der Ordnung freuen kann. Der Esstisch, an den ich mich setze, ist frei von Dingen. Nur mein kleiner PC und ein Stift liegen hier. Im PC checke ich meine Aufgaben für den heutigen Tag und bei einer großen Tasse heißem, duftenden Kaffee plane ich meinen Tag. Wenn ich fertig mit Müsli und Kaffee bin, räume ich das Geschirr in die Spülmaschine und wische den Esstisch ab. Mit der schwierigsten Aufgabe des Tages fange ich an, sodass ich gleich ein Erfolgsgefühl habe. Da ich mir nur ein paar Aufgaben vornehme und die Zeit sehr großzügig berechne, schaffe ich meine täglichen Aufgaben spielend. Ist etwas unordentlich, weil ich am Vorabend ausnahmsweise mal zu müde war, wird es wieder aufgeräumt. Hierfür stelle ich mir vor, wie schön es aussieht, wenn ich fertig bin, mache gute Musik an und räume die Sachen wieder dorthin, wo sie hingehören. Hat etwas keinen Platz, wird ein Platz gefunden. Fällt mir etwas ins Auge, das ich schon lange nicht mehr benutzt habe, überlege ich, ob ich es noch brauche oder ob ich es aussortieren kann. Natürlich gibt es auch immer eine Belohnung. Einen Kaffee oder Schokolade oder einen langen Spaziergang in der Sonne oder ein Besuch einer Freundin. Ich wünsche euch nun einen erfolgreichen Aufräumtag und eine Wohnung, die genauso ist, wie ihr es euch wünscht. Eure Annette.